У нас начинается серия проповедей о церкви. Wir haben jetzt eine Serie von den Predigten und die heißt Gemeinde. Церковь. Gemeinde. Вообще-то называется так, die Braut. Das heißt eigentlich die Braut, Невеста. Die Braut, Невеста. Die Braut. И это не о невестах земных. Aber wir reden nicht über erdlich, über die irdischen Bräute. Но мы говорим о небесной невесте. Sondern über die himmlische Braut. И мы говорим о небесном женихе. Und wir reden auch über den himmlischen Bräutigam. И мы говорим о свадьбе. Und wir reden auch über die Hochzeit. Но не о свадьбах, которые у нас происходят. Aber die Hochzeit, die bei uns stattfinden. Я верю, что в этом году у нас будет несколько свадеб. Aber ich hoffe oder ich glaube daran, dass wir dieses Jahr auch mehrere Hochzeiten erleben werden. Скажи соседу, свадьба — это хорошо. Sag deinem Nachbarn, Hochzeiten sind gut. Это хорошо. This is good. Давай вместе верить, что будет несколько свадеб Lass в этом году. Lass uns zusammen daran glauben, dass wir mehrere Hochzeiten erleben werden. Amen. Amen. Скажи громко. Sag laut. Amen. Amen. Amen. Знаешь, свадьбы, они происходят очень просто. Weißt du, die Hochzeiten geschehen oder finden einfach statt. Вот некоторые, особенно девушки, они думают так, что свадьба – это чудо. Also die Mädels denken sich, eine Hochzeit ist ein Wunder. Жених – это великое чудо. Und der Bräutigam ist ein Wunder. Вот он зашел в дверь. Er kam durch die Tür rein. Мой принц. Und das ist mein Prinz. На белом коне еще. Auf dem Schimmel. И я все ушел. Und jetzt bin ich weg. В Нирвану ушла. Weg, in die Nirvana. На самом деле все гораздо проще. Es ist eigentlich sehr einfach alles. И все мужчины женаты знают. Und alle Männer, die verheiratet sind, die kennen es. И все замужние тоже уже знают. Und alle Frauen, die verheiratet sind, kennen es auch. В одной церкви произошла реальная история. Und in einer Gemeinde, Kirche, passierte eine wahre Geschichte. Когда одна девушка собиралась в церковь. Eine Dame oder ein Mädchen hat sich für die Gemeinde fertig gemacht. И как обычно они там на хорошо. Und die haben sich schön gemacht, die hat sich schön gemacht. И она опаздывала на служение. Und die kam, die war schon ein bisschen spät dran. И вот она бежит к автобусу. Und die rennt zum Bus hin. Забегает в автобус. Und die rennt in den Bus rein. И пробегает мимо какого-то парня, задевает его. Und an einen Jungen rennt sie vorbei und schubst sie ein bisschen so. И он говорит, ey, коза, куда бежишь? Und er sagt, wo rennst du hin, du Ziege? Она говорит, ты сам козел. Und sie sagt zu ihm, du selber Ziegenbock. И пошла в другую сторону автобуса. Und ist in die andere Richtung des Busses gegangen. Короче, приехала в церковь. Und die kam in die Gemeinde rein. Забежала еще перед этим в туалет, прежде чем подняться в церковь. Ist sie noch auf Toilette schnell, bevor der Gottesdienst los war, ist sie noch schnell auf die Toilette. Свой марафет навела еще. Und hat sich ein bisschen hübscher gemacht. И приходит, а уже места заняты. Und dann kommt sie in den Saal rein und sieht, alle Plätze sind schon besetzt. И как обычно, Ашер стоит на входе. Und der Ordnungsdienst steht, Ordner steht da an der Tür. И провожает ее, вон там есть еще свободное место. Und er zeigt ihr einen Platz. И она идет к und месту. Geht hin. И в ужасе устанавливает, что сбоку от нее сидит козел из автобуса. Und dann schaut sie nach rechts und sieht, da sitzt dieser Mann aus dem Bus. Она говорит, привет. Und sie sagt ihm hallo. Ага, привет. Und er sagt ihr, ja, hallo. И после служения он приглашает ее в кафе. Und dann nach dem Gottesdienst lädt sie in ein Café ein. История кончается свадьбой. Und die Geschichte endet mit einer Hochzeit. Козла и козы. Also eine Ziege von einer Ziege und einen Ziegenbock. Все по Библии, друзья. Also, alles laut der Bibel, nach der Bibel. Каждой твари по паре, говорит Библия. Jede Schöpfung bekommt seine Schöpfung. Знаешь, у Бога есть юмор с нами, правда? Also, wisst ihr, der Herr hat Humor mit Amen. Uns. У Бога Amen. Есть юмор. Der Herr hat Humor. Amen. Каждой твари по паре. Jede Kreatur bekommt seine Kreatur. Так что в следующий раз, жена, если... Ты хочешь сказать мужу, что он осел, подумай. Also, liebe Ehefrau, wenn du deinem Ehemann sagen willst, dass er ein Ziegenbock ist. Подумай хорошо тогда, кто ты. Aber denke gut dran, wer du eigentlich bist. Okay, ну ладно. Also, хорошо. Wir lassen das jetzt. Okay. Итак, невеста. Also, die Braut. И я начну с истории. Und ich möchte mit der Geschichte anfangen. Николай Коперник. Николай Коперникус. Коперникус, который открыл, что Земля, она вращается вокруг Солнца. Der erfunden hat oder gesagt hat, dass die Erde... Что Земля вращается вокруг dass Солнца. Die Erde um die Sonne kreist. Это было в 1543 году. Das war 1543 im Jahr. И до него все было так хорошо. Und es war alles so gut davor. Уже все верили, что Земля в центре. Alle haben daran geglaubt, dass die Erde im Zentrum ist. Но Николай Коперник пришел и заявил: нет, нет, нет, друзья, вы ошибаетесь. Aber Copernicus kam und sagte: nein, ihr irrt euch. Солнце, а не Земля, является в центре Вселенной. Also die Sonne ist im Zentrum des Universums und nicht die Erde. И люди сказали: что за бред он рассказывает? Und alle haben gesagt: was ist für Schwachsinn, erzählst du da? Мы 14 веков верили, что Земля в центре всего. 14 Jahrhundert haben wir geglaubt, dass die Erde im Zentrum von allem ist. И отцы передавали детям: вот смотрите, солнце. Und die Väter haben ihren Söhnen erzählt: schau, da ist die Erde. Солнце крутится, da ist die Sonne. Вокруг Земли. Die Sonne dreht sich um die Erde herum. Звезды вокруг нас. Und die Sterne um uns herum. А мы в самом центре. Und wir sind im Zentrum. И вдруг Коперник заявляет: это все. Und Copernicus sagt, das sei alles Lüge. Weil hatte eine Offenbarung. Сказали, что, und die Menschen haben gesagt, bist du jetzt der Schlauste? Es konnten doch nicht alle Menschen falsch liegen. Hast du schon mal gehört? Alle Menschen können doch nicht falsch liegen. Сказал, und er hat noch gesagt, dass die Erde sich noch umdreht in der Zeit. Um seine Achse. Und das war вообще что-то с ног сшибающее. Und es war wirklich etwas Wunderbares. Weil die Menschen haben gesagt, wie die Erde dreht sich. Bei uns dreht sich nichts. Wir spüren noch keinen Wind, dass die Erde sich auch dreht. Wir glauben unseren Augen. Und bei uns dreht sich nichts. Also die Menschen haben so nachgedacht. Tausende. Millionen von Menschen haben gesagt, Copernicus ist ein Dummkopf. Weil sie haben nicht gespürt, dass die Erde sich dreht. Die haben nur gesehen, dass die Sonne aufgeht und untergeht. Und sie hatten auch ihre Wissenschaftler gehabt, die das alles bewiesen haben. Ptolemäi, который говорил об этом. Ptolemäi, der auch darüber gesagt hat. Er war ein schlauer Mensch. Поэтому люди верили Птолемею, но не Коперник. Deswegen viele haben den Ptolemäi geglaubt und nicht dem Copernicus. Weißt du, wenn die Offenbarung von Gott kommt, die passt nicht zuerst in unseren Verstand rein. Diese Offenbarung soll zuerst unseren Verstand für sich gewinnen. Und ich spreche heute über die Braut. Lassen Sie jetzt Kolosser 1 anschauen. Первая глава 16 стиха. Vom Vers 16. Пожалуйста. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Дальше. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. И дальше. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Amen. Amen. Sag bitte Amen. Sag bitte Amen. Смотри, в 16 стихе написано, also in Vers 16 lesen wir, все им и для него создано. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Первое откровение здесь. Das ist die erste Offenbarung hier. Все им создано. Alles ist durch ihn geschaffen. Скажи, все им создано. Sag bitte, alles ist durch ihn geschaffen. Дорогие, это уже откровение, которое мы получили. Das ist schon die Offenbarung, was wir bereits bekommen haben. Правда, мы знаем, Он творец всего. Also wir wissen, er ist der Schöpfer von allem. Это так удивительно. Und das ist so wunderbar. Так как ты сотворен. Wie du erschaffen worden bist. Представляешь, вот ДНК. Stell dir vor, also DNA. ДНК, наш. DNA von наше uns. Наше тело имеет ДНК. Unser Körper hat DNA. И это ДНК. Und diese DNA. Оно занимает размер. Also da hat eine Größe, die halbe Millimeter ist. Ein halben Millimeter. Halbe Millimeter ist. Она спрятана в такой капсуле, в клеточке. Ist in einer Zelle umhüllt. В хромосоме. In einem Chromosom. И вот этот размер 0,5 миллиметра. Und diese Größe ist halbes Millimeter. Но информация, которая заложена в ДНК. Aber diese Information, die in der DNA drin ist. Ты ее можешь расписать, написать. Du kannst es aufschreiben. И она поместится в 1000 книг по 600 страниц каждая. Und die passt in 1000 Büchern, dass jedes Buch 600 Seiten haben wird. Если мы выставили здесь 1000 книг. Wenn wir jetzt tausende Bücher aufstellen werden. По 600 страниц каждая. Und jedes Buch würde 600 Seiten haben. Здесь была бы полная сцена. Hätten wir die Bühne voller Bücher hier gehabt. Но информация вся эта заключается в одной клеточке. Aber diese Information ist nur in dieser kleinen Zelle drin. Размер в полмиллиметра. Die nur halbes Millimeter ist. И там еще настолько все четко записано. Und es ist alles so korrekt dort niedergeschrieben worden. Что если ты вытащишь хотя бы одну строчку из этих вот тысяч книг? Wenn du jetzt eine Zeile aus einem Buch rausnehmen würdest. Одну строчечку вытащишь. Eine Zeile. То это означает хроническая болезнь. Dann bedeutet es chronische Krankheit. Если твою какую-то строчечку перенести в другую книгу. Wenn eine Zeile von dir in ein anderes Buch hineinplatziert. Это означает болезнь. Heißt es Krankheit. Одна строчечка, это означает, например, цвет твоих глаз. Eine Zeile bedeutet die Farbe deiner Augen. Это Бог сотворил, как великий гений. Gott hat es erschaffen wie ein Genie. Он вложил эту информацию в твое тело. Er hat diese Information in deinen Körper hineingelegt. Он сотворил нас. Er hat uns erschaffen. Все им создано. Durch ihn ist alles erschaffen. И вторая вещь, которую здесь мы, может, не замечаем. Die zweite Sache, die wir hier vielleicht nicht sehen. Но это второе откровение. Das ist die zweite Offenbarung, которое должно прийти в нас. Die auch zu uns kommen soll. Что все для него создано. Dass alles für ihn geschaffen worden. Для него создано. Alles ist für ihn. Es ist für ihn geschaffen worden. И когда я слышу некоторых проповедников, also, wenn ich einige Prediger zuhöre, я начинаю верить, что Бог создан для нас. Fange ich an zu glauben, dass Gott für uns erschaffen ist. Да, что Бог он создан для нас. Dass Gott für uns erschaffen ist. Но Библия говорит наоборот. Aber die Bibel sagt hier was anderes. Что мы сотворены для него. Wir sind für ihn erschaffen. И мы христиане часто втягиваем Бога в свою жизнь. Wir als Christen oftmals tun Gott in unser Leben hineinnehmen. И сажаем его на орбиту. Und platzieren ihn auf die auf den Satellitenweg. Auf Satellitenweg. Да, и он вокруг нас начинает крутиться. Und er fängt an, uns herum sich zu drehen. И об этом все наши молитвы. Und darüber gehen unsere Gebete. Чтобы Бог он вращался вокруг нашей жизни. Dass Gott sich unser Leben dreht. И стоит ли удивляться, что эти молитвы Бог не отвечает? Und wir sollen uns nicht wundern, dass solche Gebete nicht geantwortet werden. Знаешь, Бог он хочет благословить нас. Gott möchte uns segnen. Amen. Amen. Бог желает отвечать на твои молитвы. Gott möchte auf deine Gebete antworten. Он желает решать твои проблемы. Er möchte auch deine Probleme lösen. Но ты знаешь, не в качестве сателлита. Aber weißt du nicht als dieses Satellit. Вокруг твоей жизни. Um dein Leben herum. А из центра твоей жизни. Sondern aus dem Zentrum heraus von deinem Leben. Он хочет быть солнцем. Er möchte die Sonne sein. В твоей жизни. In deinem Leben. И из этого центра он хочет решать твои вопросы. Aus diesem Zentrum heraus möchte auch deine Probleme lösen. Я когда-то молился. Ich habe einmal gebetet. Может быть, ты тоже молилась. Vielleicht hast du auch so gebetet. Может быть, ты сегодня, например, шла в церковь и говоришь: Бог, пусть дождь не идет, а то я зонтик забыла. Vielleicht auf dem Weg zur Kirche hast du so gebetet: Gott, es soll nicht regnen, weil ich meinen Schirm daheim vergessen habe. Ну и что, что ты забыла? Ja, na und, dass du deinen Regenschirm vergessen hast? Ты что, растаешь, что ли? Wirst du jetzt irgendwie schmelzen? Ты что, из Сахара? Bist du aus Zucker? Нет. Nein. Я однажды молился на пикнике. Und einmal habe ich so beim Picknick gebetet. Я молился, я говорил: Бог, пусть дождь перестанет. Ich habe so gebetet: Herr, der Regen soll jetzt aufhören. Потому что мы здесь собрались. Weil wir haben uns jetzt hier schön versammelt. Мы хотим праздновать. Wir wollen jetzt feiern. Господь, не надо дождя. Herr, also wir brauchen jetzt keinen Regen. И знаешь, а он зараза все дальше шел и шел. Aber weißt, es hat weiterhin geregnet, ununterbrochen. И я думаю, почему? Und ich habe so gedacht, warum? Я вспомнил, Und ich habe mich an etwas erinnert. Reinhard Bonnke в Африке тысячи людей. Weißt du, Reinhard Bonnke hat in Afrika tausende Menschen. И они стоят под проливным дождем. Und die stehen unter dem fließenden Regen. И Bonnke почему-то никогда не молится о том, чтобы дождь перестал. Und Bonnke betet nie, dass der Regen aufhört. Почему-то он об этом вообще не молится. Er betet nicht einfach dafür. И знаешь, вот чем мотивированы наши молитвы? Вот такие молитвы. Weißt du, wovon sind solche Gebete von uns motiviert? Какое представление о Боге скрывает за такими молитвами. Welchen Eindruck haben wir also bei solchen Gebeten über Gott? Это откровение, знаешь, такое. Weißt du, diese Offenbarung lautet so. Бог для меня. Gott ist für mich. Бог сделает все для меня. Gott wird alles für mich machen. Бог это папочка. Gott, das ist mein Vater. Который, когда я падаю. Das ist der Vater, wenn ich falle. Он везде подкладывает мне пуховое одеяло. Er tut immer so eine schöne dicke Decke darunter legen. Чтобы я себе попу не поранил. Damit ich mein Po nicht verletze. Знаешь, это представление о Боге. Weißt du, so einen Eindruck haben wir von Gott. Но оно лживое. Aber das ist ein lügnerischer Eindruck. Бог, он в центре. Gott ist im Zentrum. А не на орбите твоей жизни. Und nicht auf dem Satellitenweg in deinem Leben. И да, Бог восполняет все нужды наши. Ja, Gott erfüllt alle unsere Nöte. Но не наши Wünsche, прихоти. Aber nicht unsere, was wir einfach so wollen. Irgendwelche Gelüste. Какие-то такие прихоти. Он хочет восполнять наши нужды. Er möchte unsere Nöte erfüllen. И он не позволяет себя сводить на орбиту нашей жизни. Und erlaubt uns nicht, dass wir ihn auf den Satellitenweg draufstellen. Он не позволяет, чтобы люди спихнули его куда-то в сторону. Dass die Menschen ihn an die Seite irgendwo wegschubsen. Но он хочет функционировать. Er möchte so funktionieren. Он хочет действовать из центра твоей жизни. Er möchte aus dem Zentrum deines Lebens herauswirken. Он пусть будет всегда в центре. Er soll immer im Zentrum sein. И когда кто-то разочаровался в Боге, Und wenn jemand enttäuscht ist in Gott, я разочаровалась в Боге, oh, ich habe mich jetzt enttäuscht он in Gott. Не услышал мою молитву. Gott hat mein Gebet nicht gehört. Я говорю, Halleluja. Und dann sage ich demjenigen, Halleluja. Ты разочаровалась в Боге на орбите. Du hast dich in Gott enttäuscht auf diesem Satellitenweg. И там его вообще нету. Und dort gibt's ihn gar Он nicht. Всегда должен быть в центре. Er soll immer im Zentrum sein. Если кто-то разочаровался в ком-то, Wenn jemand an jemanden enttäuscht ist, говорит, я разочаровался в этом или в том, Er sagt, ich bin jetzt enttäuscht bei dieser Person. Тогда можешь сказать, Halleluja. Dann kannst du sagen, Halleluja. Может, ты разочаровалась в том, что ты верила все для меня. Weil du bist jetzt enttäuscht bei dem, wo du geglaubt hast, alles dreht sich nur um mich, alles Amen. Ist für mich. Amen. Amen. И давай мы поставим Господа в центр. Lass uns Gott in Zentrum stellen. Коперник, он разочаровал многих людей. Und Copernicus hat auch viele Menschen enttäuscht. Потому что они думали, weil die geglaubt haben, Земля в центре. Die Erde ist im Zentrum. И теперь они оказываются вообще какая-то маленькая планета. Und jetzt stellt sich heraus, die Erde ist ein kleiner Planet. Которая вообще там среди миллионов планет движется. Und ist unter Millionen von Planeten. Оказывается, мы в стороне. Und es stellt sich heraus, wir sind irgendwo an der Seite. Как несправедливо. So ungerecht. Ну, знаешь, когда Божье откровение врывается в наши мозги, Aber weißt du, wenn Gottes Offenbarung in uns hineinstürmt, первое, что мы обнаруживаем, das Erste, was wir feststellen, Бог великий. Gott ist groß. Бог святой. Gott ist heilig. И ты чувствуешь себя таким маленьким. Und du fühlst dich als so ein kleiner маленький. Mensch. Ein kleiner И смирение приходит. Und Demut kommt. Смирение приходит. Die Demut kommt. Это откровение от Бога das делает. Das ist Offenbarung. И эти мысли наши, они начинают как взрыв на макаронной фабрике. Und unsere Gedanken, die haben eine Explosion im Kopf. И Божьи откровения, они приходят туда, где смирение есть. Und Gottes Offenbarung kommt dahin, wo Demut da ist. Знаешь, Иисус однажды говорил о теле и о крови. Weißt du, Jesus hat einmal über Körper und Blut geredet. Über sein Leib und Leib sein Blut. Und Blut. У нас сегодня причастие. Und wir haben heute Abendmahl. И он начал говорить ученикам. Und er hat den Jüngern gesagt, кто не будет есть тело моего и пить крови моей. Nicht aus meinem Leib isst und aus meinem Blut trinkt. И люди стали думать, что это? Und die Menschen haben angefangen zu denken, was ist das? О чем он вообще? Worüber redet jetzt? Знаешь, и ученики, они в том числе были, которые ушли от него. Und die Jünger waren auch unter anderem die, die von ihm weggegangen sind. Там было 5000 людей. Es waren nur 5000 Menschen. Они все кушали хлеб, который дал им Иисус. Die haben alle das Brot von Jesus gegessen. И вдруг Иисус говорит, кто не будет есть меня? Und auf einmal sagt Jesus, derjenige, der nicht mich isst, тот не будет жизни. Der wird kein Leben haben. Знаешь, вот кушать приятно то, что Бог дает. Weißt du, es ist so angenehm, das zu essen, was Gott uns gibt. Принимать его благословение. Und seinen Segen anzunehmen. Но надо также быть готовым принять что-то, что не вкладывается сперва в твой разум. Aber wir sollen auch bereit sein, das anzunehmen, was in unser Verstand nicht hineinpasst. И эти ребята, они все сделали чао-чао-чао. Und diese Jungs haben so gemacht, чао-чао-чао. Чао-чао-Иисус. Tschüss, Jesus. До этого все было классно. Es war alles toll davor. Но сейчас, Боже, ты говоришь какую-то чепуху. Aber jetzt sprichst du Jesus irgendeinen Blödsinn. Чао, чао, чао. Чао. И мы знаем, что 70 учеников свалили просто. Und wir wissen, dass 70 Jünger weggegangen sind. А Иисус стоял. Und Jesus stand da. И продолжал говорить эту истину. Und hat weiterhin diese Wahrheit ausgesprochen. Кто не будет есть? Derjenige, der nicht ist. Меня. Also der mich nicht ist. Тот не будет иметь жизни. Wird kein Leben haben. Иисус, он провоцировал людей. Und Jesus hat die Menschen provoziert. Он продолжал говорить то, что не влазило в их мозги. Er sprach weiterhin die Sachen, was nicht in die Köpfe von den Menschen gepasst hat. Хотя эти люди хотели слушать что-то другое. Obwohl diese Menschen was anderes sich anhören wollten. Они хотели слушать что-то сверхъестественное. Sie wollten etwas Übernatürliches что-то hören. Что-то такое мудрое. Also sehr weise hören. Ага, какие секреты есть, чтобы исцелять людей? Welche Geheimnisse gibt es, um die Menschen zu heilen? Как изгонять бесов? Wie man die Dämonen vertreibt? А это то, что люди хотят слушать. Das ist all das, was die Menschen hören wollen. А Иисус об этом вообще ни слова. Aber Jesus sprach kein einziges Wort darüber. И у нас у проповедников есть искушение. Und wisst ihr, wir als Prediger haben eine Versuchung. Говорить что-то такое сверхумное. Also etwas Überschlaues auszusprechen, да, zu reden. Да, ganz gut. Ага. Но, ты знаешь, мы этим упраздняем крест Христов. Aber so machen wir das Kreuz kleiner. Да. И Павел говорит, я не хочу упразднять крест Христов. Der Paulus sagt, ich möchte das Kreuz von Jesus nicht kleiner machen. Своей мудростью. Mit meiner Weisheit. Потому что, когда я смотрю на крест, weil wenn ich mir das Kreuz anschaue, там есть мое прощение. Dort ist meine Vergebung. Там есть мое исцеление. Dort ist meine Heilung. Там есть жизнь для моего духа. Dort ist mein Leben für meinen Geist. Для моего тела. Für meinen Körper. Там есть решение моих вопросов. Dort gibt's auch Lösung für meine Fragen. У Креста. Beim Kreuz. На кресте. Auf dem Kreuz. Вот туда смотри. Also schau dahin. Иногда люди приходят и говорят, пастор, нужна помощь, там Manchmal совет. Manchmal kommen Menschen auf mich zu und sagen, Pastor, ich brauche einen Ratschlag. Рецепт какой-то. Oder ein Rezept. И когда я говорю, смотри на крест. Und ich sage ihnen, schau aufs Kreuz. Смотри на крест. Schau aufs Kreuz. И человек часто говорит, да, я знаю. Und der Mensch sagt oft, ja, ich weiß. Нет, не знаешь. Nein, du weißt es nicht. Ты говоришь, что ты знаешь. Du sagst, dass du es weißt. Но ты еще не знаешь. Aber du weißt es noch nicht. Ты знаешь. Du weißt es, но не знаешь. Aber du weißt es noch nicht. Ты знаешь здесь. Du weißt es hier, но не знаешь здесь. Aber du weißt es hier nicht. И нам нужно встретиться с ним. Und wir sollen ihm begegnen. С ним. Wir sollen ihm begegnen. Давай посмотрим Откровение 1:12. Lass uns jetzt Offenbarung 1:12 aufschlagen. Какой Иисус? Wie Jesus ist. Прочитай, пожалуйста. Wir lesen das jetzt. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den 7 Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Und seine Füße, Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Schau, wie Jesus ist. Also die Menschen denken, Jesus ist so nett. Er ist so süß und friedlich. Religiöser Jesus. Таким, знаешь, таким, вокруг головы таким. Ха? Und Heiligenschein, so ein Heiligenschein hatte über den Kopf. Но Иисус другой. Aber Jesus ist ganz anders. Он могущественный. Er ist mächtig. Его лицо сияет как солнце. Und sein Gesicht leuchtet wie die Sonne. По славе своей. In seiner Herrlichkeit. У него ноги как раскаленный металл. Und die Füße sind wie glühendes Metall. Когда он поставит ногу, это как печать. Wenn er seinen Fuß draufstellt, dann ist es wie ein Stempel. И у него уста, язык как меч. Und Mund und Zunge ist wie ein Schwert. Меч, представляешь? Wie ein Schwert, stell dir vor. Это не просто какая-то тряпочка. Das ist nicht wie ein Lappen so. Но это меч. Das ist ein Schwert. Его слово как меч. Sein Wort ist wie ein Schwert. Правда? Оно проникает до разделения души и духа. Es dringt durch und trennt die Körper und die Seele. И вот здесь есть эта деталь, которую мы хотим сегодня увидеть. Und diese Detail wollen wir uns jetzt anschauen. Он держал в руке свои звезды. Er hat in seiner Hand Sterne gehalten. Эти звезды были церкви. Und diese Sterne waren die Gemeinden. Церкви. Gemeinden. Скажи звезды. Sag Sterne. Смотри, Иисус солнце. Also schau, Jesus ist die Sonne. Держит звезды. Und hält die Sterne. Okay, эти звезды это церкви, которые были тогда в Малой Азии. Und diese Sterne waren die Gemeinden in Malaysia. Kleinasien. И он как солнце держит эти церкви. Und er wie die Sonne hält diese Gemeinden. В своей руке. In seiner Hand. Знаешь, первая моя мысль сегодня. Weißt, mein erster Gedanke heute. Если ты в церкви. Wenn du in der Gemeinde bist. То ты в руке Божьей. Dann bist du in der Hand Gottes. Amen. Первая мысль, я повторяю. Der erste Gedanke von mir heute Если ist, wiederholest, в церкви, wenn du in der Gemeinde bist, ты в руке Божьей, dann bist du in der Hand von Gott. Разве это не чудесно? Ist es nicht wunderbar? Amen. Amen. Друзья мои, я хочу подчеркнуть сегодня важность церкви. Also, meine Freunde, ich möchte heute die Wichtigkeit der Gemeinde unterstreichen. Знаешь, мы приходим иногда в церковь, думаем, ну вот. Weißt du, wir kommen manchmal in die Gemeinde und denken sich, okay. Сейчас будет хорошее прославление. Gut, jetzt wird es ein tolles Lobpreis geben. Я увижу приятных людей. Ich sehe angenehme Menschen. Моего друга, подругу. Mein Freund, eine Freundin von mir. Мы потом посидим, пообщаемся. Und dann reden wir miteinander nachher. У нас будет классная тема. Wir werden ein tolles Thema haben. Вот так вот я проведу сегодня Und so verbringe ich heute den Sonntag. Это церковь. Das ist die Gemeinde. И, знаешь, это гораздо примитивное представление, чем то, что на самом деле церковь. Weißt du, aber es ist so primitiv, das ist einfach nicht das, was es sein soll. Gemeinde, церковь это что-то гораздо больше. Die Gemeinde ist etwas viel, viel mehr. Viel, davon. Viel, viel mehr. Amen. Amen. И церковь, она, мы ее нивелировали на своем вот уровне таком. Опустили ее на наш уровень. Also die Gemeinde sollen wir nicht auf unser Niveau irgendwie runterziehen. Потому что церковь это невеста. Weil die Gemeinde ist die Braut. И у нее есть жених. Und die Braut hat einen Bräutigam. Один единственный. Einen einzigen Bräutigam. И этот один единственный жених, он солнце всей вселенной. Und dieser eine Bräutigam ist die Sonne des ganzen Universums. И вот он держит церковь в своей руке. Und er hält die Gemeinde in seiner Hand. И давай мы включим еще или посмотрим Ephesians 5 глава. Lass uns jetzt Epheser 5 anschauen. Об этом мы сегодня поговорим Darüber побольше. Reden wir heute ein bisschen mehr. 25 стих. Vers Мужья, 20. Любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Ihr Männer, liebt eure Frauen gleich, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Вторая мысль, Иисус любит церковь. Der zweite Gedanke ist, Jesus liebt die Gemeinde. Он возлюбил церковь. Er hat die Gemeinde lieb gewonnen. Когда ты говоришь, Иисус любит меня. Wenn du sagst, Jesus liebt mich. Это правда. Das ist richtig. Но это полуправда. Aber das ist halbe Wahrheit. Потому что полная правда Weil говорит. Weil die volle Wahrheit sagt, Иисус возлюбил церковь. Er sagt, Jesus hat die Gemeinde lieb gewonnen. Okay, он любит тебя. Ja, er liebt dich. Он любит меня. Er liebt auch mich. Он любит однако нас. Er liebt uns. Он любит церковь свою. Er liebt die Gemeinde. И для нормального мужа его жена самая прекрасная. Und für normalen Ehemann ist seine Ehefrau die beste. Amen. Другие могут сомневаться в этом. Ja, andere können daran zweifeln. Но ты знаешь. Aber du weißt она es. Самая лучшая. Die ist die beste. Знаешь, как два мужа встретились. Also, wo sich zwei Ehemänner aufeinander getroffen и haben. И хвастаются друг перед другом. Und geben beieinander ab. Своими женами. An, also mit ihren Ehefrauen. Один говорит, моя жена выглядит как топ-модель. Und einer sagt, meine Ehefrau wie ein Top-Model. А другой говорит, слушай, моя жена. Und der andere sagt, aber meine Ehefrau. Она похожа на Матерь Божью. Die gleicht einer göttlichen Mutter. Na, Mutter Gottes. Mutter Gottes. Ich sage, da no. Und er sagt, nein, so kann es nicht sein. Покажи фотографию. Er zeigt mir doch ein Bild von Покажи ihr. Die фотографию. Er zeigt oh. dir ein Foto. Ich sage, Mutter Божья. Und er sagt, oh Mama, Mutter Gottes. Для мужа настоящего его жена самая лучшая. Für einen normalen, echten Ehemann ist die, seine Ehefrau die beste. Amen. Другие могут сомневаться, знаешь, что церковь Альфа и Омега, она хорошая. Weißt du, andere können zweifeln, dass die Gemeinde Alpha und Omega gut ist. Но для меня она самая прекрасная. Aber für mich ist die Gemeinde die beste. Она лучшая. Die ist die beste. Amen. Кто-то говорит, она слишком молодежная. Und jemand sagt, ja, so viele Jugendliche sind она слишком громкая. Einige sagen, ja, das ist so laut hier. Но для меня она лучше. Aber für mich ist es das Beste. Иисус здесь. Weil Jesus hier ist. И вот Иисус, он любит церковь. Weißt, Jesus liebt die Gemeinde. Не потому что она идеальная. Nicht weil die ideal ist. Perfekt. Но потому что он идеальный. Weil perfekt ist. Amen. Amen. Он идеальный жених. Jesus ist der perfekte Amen. Bräutigam. Amen. Аллилуйя. И он как жених, знаете, есть целая книга песни песней. Es gibt Klagelieder. Не. Песни песней. Хогелид. Хогелид. Ага, где рассказывается об отношениях жениха и невесты. Wo über die Beziehung des, der Eheleute geschrieben wird. Ага, von Braut und Bräutigam. Von der Braut und vom Bräutigam. И вот там рассказывается об отношениях Иисуса с церковью. Und dort wird auch beschrieben über die Beziehung zwischen der Gemeinde und Jesus. Oh, он говорит, я хочу услышать голос твой. Und sagt, ich will deine Stimme hören. А она говорит, где ты? Und sie sagt, wo bist du? Где ты? Я wo хочу видеть du? Тебя. Ich möchte dich sehen. Вот это отношение Христа и церкви. Und das ist diese Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde. Иногда ты смотришь на пары, на жениха и невесту. Manchmal schaust du eine Braut und einen Bräutigam an. И думаешь, за что он ее полюбил вообще? Und man denkt sich, ja, wofür hat sie geliebt? Вот ее конопатую такую. So eine mit Sommersprossen. Или за что она его полюбила такого ушастого? Oder wieso hat sie ihn lieb gewonnen so mit wie heißt das, да вот как раз за эти вот уши, да как раз за эти веснушки ja, он ее полюбил. Aber genau für diese Sachen verlieben sich die Menschen ineinander. И Иисус, он любит тебя. Und Jesus liebt dich. Он любит меня. Und liebt mich. Но он любит свою церковь. Aber liebt seine Gemeinde. Amen. Amen. Это очень важно. Das ist sehr wichtig. И Иисус дальше отдал себя. Und Jesus gab sich 25 стих. Hin. Он отдал себя. Er gab sich hin. За церковь. Für die Gemeinde. Когда ты говоришь, о, Иисус умер за меня. Wenn du sagst, Jesus ist für mich gestorben. Это правда. Das ist wahr. Но это полуправда. Aber das ist eine halbe Halbe Wahrheit. Потому что Иисус умер за церковь Weil Jesus ist für die Gemeinde gestorben. И он умер за тебя и меня. Und ist für dich und für mich gestorben. Но его цель, Aber sein Ziel, его невеста. Seine Braut. Его невеста. Seine Braut. И смотри, как о церкви говорит апостол Павел. Schau, wie Apostel Paulus über die Braut spricht. 1 Ephesians 22 стих. Epheser 1, 23. И он покорил все под ноги его и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем. Und hat alle seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Тело его – полнота. Sein Leib ist die Fülle. Знаешь, церковь, она вмещает полноту Бога. Und die Gemeinde umfasst die Größe des Herrn. Никогда, никакой человек не может вместить все благословения Kein Бога. Mensch kann den Segen, den ganzen Segen von Gott umfassen. Никто из нас не может вместить все его дары. Kein einziger von uns kann Gaben von ihm erfassen. Уже их так много. Weil es gibt so viele Но davon. Но церковь – это полнота. Aber die Gemeinde ist die Fülle. Это высшая точка. Das ist schon der höchste Punkt. И Иисус, он говорит, это мое тело. Und Jesus sagt, das ist mein Leib. А я его глава. Und ich bin der Haupt, das Haupt. Wow. Это должно изменить наши отношения к церкви. Weißt, das soll unsere Einstellung zu der Gemeinde ändern. Церковь. Zu der Gemeinde. Скажи, церковь. Sag Gemeinde. Полнота. Die Fülle. Die Fülle. Die Fülle. Церковь это полнота. Die Gemeinde ist die Fülle. И также написано, что Иисус говорит, я создам церковь мою. Und Jesus sagt, ich schaffe meine Gemeinde. И врата ада не одолеют ее. Die Pforten des Totenreiches werden es nicht bewältigen. Матфея 16 глава это написано. Schau, da steht Matthäus 16, 18. Да. Иисус говорит, врата ада не одолеют церковь. Die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen, so sagt Jesus. Смотри, это есть обетование, но только для церкви. Das ist die Verheißung, aber nur für die Gemeinde. Знаешь, нигде Иисус не сказал, что врата ада не одолеют тебя. Nirgendwo hat Jesus gesagt, dass die Toten, dass so Totenreich dich nicht überwältigen wird. Да, но написано, что церковь никогда не одолеет врата ада. Aber es steht geschrieben, also die Gemeinde wird nie überwältigt werden von den Pforten des Totenreiches. Друзья, это гарантия. Das ist die Garantie für die Gemeinde. Это не гарантия для меня. Das ist nicht die Garantie für mich Это selbst. Это не гарантия для тебя. Oder für dich. Это гарантия для церкви. Sondern für die Gemeinde. И поэтому, когда ты часть церкви, Deswegen, wenn du ein Teil der Gemeinde bist, у тебя есть гарантия защиты. Hast du diese Garantie des Schutzes. Schutzes von oben. Von oben. Он говорит, я защищу церковь мою. Und sagt, ich werde meine Gemeinde schützen. И врата ада никогда не одолеют ее. Und die Pforten des Totenreiches werden es nie überwältigen. Halleluja. Halleluja. Это изменяет твое отношение к церкви. Das ändert deine Einstellung zu der Gemeinde. Эй, Господь, Он обещал это церкви. Und der Herr hat es für seine Gemeinde versprochen. У него есть отношение со своей невестой. Weil hat die Beziehung zu seiner Braut. Дальше, 26 стих. Und weiter lesen wir im Vers 26. Чтобы осветить ее. Sie zu heiligen. Смотри, Иисус освящает свою церковь. Schau, Jesus heilt seine Gemeinde, heiligt. Когда ты и я впадаем в какие-то искушения, Wenn wir in irgendwelche Versuchungen hineinfallen, мы падаем, wir fallen, мы часто опускаем свою планку освящения, oder das, diese Ebene von unserer Heiligkeit machen wir nieder, да, и можем так оставаться жить. Und wir bleiben so in diesem Leben. Но церковь, она всегда в процессе освящения. Aber die Gemeinde ist ständig in diesem Prozess der Heiligung. Потому что Иисус освящает ее. Weil Jesus heiligt sie. Секунда за секунду, день за днем. Sekunde für Sekunde, Tag für Tag. Он хранит и освящает ее. Er bewahrt sie und er heiligt sie. Поэтому, когда ты в церкви, Deswegen, wenn du in der Gemeinde bist, ты будешь всегда в процессе освящения. Wirst du ständig in diesem Prozess der Heiligung sein. Даже если ты упал, Auch wenn du gefallen bist, ты встанешь, wirst du aufstehen. И Бог будет хранить тебя в святости. Und der Herr wird dich in der Heiligkeit bewahren. Вот почему нужна церковь. Das ist, wofür wir die Gemeinde brauchen. Потому что церковь, она всегда останется в победе. Weil die Gemeinde wird immer einen Sieg haben. Amen. Amen. И врата ада не одолеют ее. Und die Pforten des Totenreiches werden sie nicht überwältigen. Знаешь, для чего так нужна церковь? Weißt du, wofür wir die Gemeinde brauchen? Не только, чтобы здесь слушать проповедь. Nicht nur, dass wir die Predigt hören. Не то, чтобы там петь какие-то красивые песни. Oder schöne Lieder hier singen. Не для того, чтобы иметь общение. Oder Gemeinschaft haben. Это все надо. Das brauchen wir alles. Но это инфраструктура. Aber das ist eine Infrastruktur. На самом деле центр всего. Aber tatsächlich ist das Zentrum von allem. Это когда ты часть церкви. Ist, wenn du ein Teil der Gemeinde bist. Когда ты являешься членом церкви, wenn частью церкви. Wenn du Mitglied der Gemeinde bist. Когда ты живешь видением церкви. Wenn du mit dieser Vision der Gemeinde lebst. Тогда ты имеешь гарантии, которые дает тебе церковь. Dann hast du all die Garantien, was die Gemeinde dir gewährleisten kann. Которые не принадлежат нам в частности. Die uns selber nicht gehören. Мы как люди далеки от совершенства. Und wir als Menschen sind so weit von dieser Vollkommenheit entfernt. Но церковь всегда ближе к святости, чем ты. Aber die Gemeinde ist immer näher an die Heiligkeit dran als wir selbst. Церковь всегда несколько шагов дальше к совершенству, чем ты. Die Gemeinde ist näher, paar Schritte näher, weiter oder näher an die Heiligkeit als du selbst. И поэтому, если ты отделил себя от церкви, Deswegen, wenn du dich von der Gemeinde getrennt hast, или просто отстал от церкви, abgetrennt oder hinterher hängst, also тогда ты расслабляешься. Oder irgendwo hinter bist, dann wirst du ja, dann strengst du dich gar nicht mehr an. Ты теряешь соль в себе. Und verlierst an Salz. И есть опасность духовно умереть. Und es gibt auch eine Gefahr, geistlich zu sterben. Но Бог, Он всегда хранит церковь. Aber Jesus bewahrt immer die Gemeinde. Никогда не отставай от церкви. Deswegen, sei niemals hinterher. Не отставай. Also, tu nie hinterher sein. Amen. Не тормози. Also bremse nicht. Иди с ней вместе шаг в шаг. Also geh immer mit dem Schritt mit der Gemeinde. Мария, еще дальше, мне это так нравится. Und wir lesen weiter, das gefällt mir so sehr. Что делает дальше Иисус с церковью? А was macht weiter Jesus mit der Gemeinde? 27 стих. Wir lesen es im Vers 27. Чтобы представить ее себе славную церковью. Damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei. Jesus, он хочет видеть свою церковь в славе. Jesus möchte seine Gemeinde in Herrlichkeit sehen. Слава. Herrlichkeit. Знаешь, жена это слава мужа. Weißt du, die Ehefrau ist die Herrlichkeit ihres Ehemannes. У меня жена, она моя слава. Meine Ehefrau ist meine Herrlichkeit. А у Иисуса, эй, у него есть слава, это церковь. Und Jesus, seine Herrlichkeit ist die Gemeinde. Это его реклама. Das ist seine Werbung. Это его хвала. Das ist sein Lob. Amen. Amen. Иисус, он не гордится политиками, какими-то звездами эстрады. Also Jesus trotzt nicht von Politikern oder irgendwelche VIPs. Er rühmt sich nicht deswegen. Но он гордится церковью. Aber er rühmt sich der Gemeinde. Amen. Это его невеста. Das ist seine Braut. И поэтому церковь настолько важна. Deswegen ist die Gemeinde so wichtig. Для тебя. Für dich. Дальше написано, что он питает и греет ее, 29 стих. Und im Vers 29 lesen wir ebenso, denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Sorry, Бог Иисус, он питает и греет свою церковь. Jesus nährt und pflegt seine Gemeinde. Когда я стал мужем, als ich zu Ehemann wurde, я понял, что у меня новая роль. Habe ich verstanden, dass ich jetzt in einer neuen Rolle bin. У меня появилась роль грелки. Ich habe jetzt eine Rolle der Heizkörper. Warmfläschchen. Warmfläschchen, потому что все жены мерзлячки, как Weil я понял. Alle Frauen, denen ist immer kalt. И вот всегда им все холодно. Und denen ist immer kalt. Знаешь, когда вот мужчина отдает свой пиджак. Weißt du, wenn der Mann sein Blazer abgibt. Потому что ей холодно. Weil sie ständig friert. И она спрашивает, тебе не холодно? Und sie fragt mich, ist dir nicht kalt? Он говорит, нет, мне sagt, не холодно. Nein, mir ist nicht kalt. Помните, да, все мужчины такое? Kennt ihr das, also alle Männer? Okay, и вот все жены, они мерзлячки. Und alle Frauen, die frieren ständig. И вот ночью война за одеяло происходит. Und nachts, also geschieht der Kampf für die Decke. Да, и горе, если мужу, если у него нет собственного одеяла. Und schade für den Mann, wenn seine eigene Decke nicht hat. Amen. Да. И знаешь, вот Иисус, он питает и греет свою церковь. Aber Jesus nährt und pflegt seine Gemeinde. Он греет ее. Er wärmt sie und... Amen. Amen. Поэтому, когда ты в церкви, ты чувствуешь тепло. Deswegen, wenn du in der Gemeinde bist, spürst du diese Wärme. Тепло любви Бога. Diese Wärme der Liebe von Gott. Amen. Amen. И в то время, когда церковь собирается, und in der Zeit, wo sich die Gemeinde versammelt, и любит Иисуса, und Jesus lieb hat, и поклоняется Ему, und ihn anbetet, Он в это время греет ее. Wärmt er in der Zeit die Gemeinde. Поэтому так важно не пропускать служение. Deswegen ist so wichtig, dass wir Gottesdienste nicht verpassen. Но когда ты дома находишься, да, там тоже Бог, да. Ja, wenn du zu Hause bleibst, ja, dort ist auch Gott. Ну, конечно, mit Бог везде. Ja, natürlich, Gott ist überall. Но когда ты дома, во время того, как в церкви служение Aber происходит, wenn du in der Zeit, wo wie hier Gottesdienst feiern, zu Hause bleibst, egal ob jetzt mittwochs oder sonntags, also du wirst von der Couch gewärmt und nicht von Jesus. Amen. Amen. So wichtig, dass wir die Gottesdienste nicht verpassen, dass Gott dich nähren kann und dich wärmen kann. Er nährt sie. Знаешь, есть такая книга Клайва Льюиса. Clive Lewis hat mal ein Buch geschrieben. Написал про гномов. Und er hat über die Zwerge geschrieben. Zwerge. Вот у Zwergов были такие длинные ложки. Und die Zwerge hatten so lange Löffel gehabt. Когда они ели из одной тарелки. Und wenn sie aus einem Teller ausgeschöpft haben, das was sie gegessen haben. Каждый ел себе своей ложкой. Und jeder hat mit seinem Löffel gegessen. Но эти ложки были такие длинные. Aber diese Löffel waren so lang. Что они не могли сами себе в рот загнать ее. Dass sie diese Löffel nicht in den Mund hineinstecken konnten. Они не знали, что делать. Und die wussten nicht, was sie tun sollen. И они злились сидели. Und die waren so verärgert. Уже такой вкусный был суп. Weil die Suppe war so lecker. А ложки такие огромные. Aber der Löffel war so groß. И одному из них пришла мысль. Und einer kam auf den Gedanken. Это мысль о церкви. Und das ist der Gedanke über die Gemeinde. Давайте кормить друг друга. Lass uns einander was zu essen geben. Друг другу. Lass uns einander nähern. И сперва это была странная мысль. Und es war eigentlich am Anfang ein komischer Gedanke. Но в конце все гномики были сыты и счастливы. Aber zum Schluss waren alle Zwerge satt und glücklich. Они кормили друг друга. Weil sie haben einander, wie heißt es jetzt? geführt hat. Und das ist ein Bild der Gemeinde. Und Gott hat uns so erschaffen, dass wir voneinander abhängig sind. Wir sind Glieder einander, Wir gehören einem Leib an. Und dass dieses Streben nach Unabhängigkeit führt dich in die Kälte hinein. Das führt dich in die Hungersnot hinein. Und du bleibst also, du bist hungrig und dir ist kalt. Das ist Isolation vom Leibe der Gemeinde. Und das Letzte, was ich euch mitteilen möchte, однажды, 31 стих, und im Vers 31 написано, «Посему оставит человек отца свою мать свою и прилепится к жене своей, будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви». Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Это о церкви. Dieses Geheimnis однажды ist über die Gemeinde. Произойдет соединение. Es wird so eine Verbindung hergestellt werden. Бог возьмет свою церковь. Und Jesus nimmt seine Gemeinde. Он возьмет ее к себе. Er nimmt für sie, also seine Gemeinde mit. И произойдет этот брак Агнца, о котором говорит Библия. Und es wird diese Hochzeit stattfinden zwischen dem Lamm. И ты можешь сказать, да, я буду с Иисусом. Und du kannst sagen, ja, ich werde mit Jesus sein. Когда я умру, я буду с Иисусом. Wenn ich sterbe, werde ich mit Jesus sein. И это правда. Und das ist auch wahr. Но это полуправда. Aber es ist eine halbe Wahrheit. Потому что Господь возьмет свою церковь. Weil Jesus nimmt seine Gemeinde mit. Он берет свою церковь от этой земли. Er nimmt seine Gemeinde von dieser Erde mit. И поэтому так важно быть в церкви. Deswegen ist es so wichtig, in der Gemeinde zu sein. Когда ты часть церкви, wenn du ein Mitglied der Gemeinde bist, ein Teil, wirst du mit Jesus ты sein. Будешь с ним, с Иисусом. Du wirst mit Jesus sein. Эти вот пункты, о которых я назвал сегодня. Und all diese Punkte, die ich heute genannt habe, нам нужно знать эти пункты. Wir sollen über diese Punkte Bescheid wissen. Когда тебя кто-то спрашивает, ты был в церкви? Wenn dich jemand fragt, warst du in der Gemeinde? А я был на футболе. Und ich war beim Fußballspiel. И ты говоришь, я был в церкви. Und einer, du sagst, ich war in der Gemeinde. Кто-то скажет, а что ты там делал? Und der andere wird dich fragen, was hast du dort gemacht? Разве кто-то умер у тебя? Ist jemand gestorben bei dir? Ты скажешь, нет. Du sagst, nein. И ты должен рассказать ему, почему ты в церкви. Und erzähl ihm dann, warum du in die Gemeinde gehst. Почему ты в церкви? Warum gehst du in die Gemeinde? И вот эти пункты, они так важны. Und all diese Punkte sind so wichtig. И я верю, что мы будем размышлять об этом в следующую пятницу на ваших домашних группах. Ich glaube daran, dass ihr auch euch mehr Gedanken bei euren Kleingruppen machen werdet.